Reflexion. Eine Erscheinungsweise der Welt. Normal wäre es für uns Menschen, dass wir ein eigenes Dasein getreu unseres Wunsches führen können. Ein solches sei zu einem gewissen Progress überzuführen.